Alles klar, Kinder? Aye, aye, Captain! Geht das nicht lauter? Aye, aye, Captain! Oh. Und in der anderen das ganz tiefe Meer. Meine Stirn nicht sehen. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Meerrettich ist auch kein Instrument. Nein. Wunderbar. Niemand hat Ahnung von Musik. Das hier heißt das Lagerfeuerlied, Lied. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-L-I-E-D-Lied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Bam, bam, bam. Folterinstrumente auch? Wunderbar, niemand hat Ahnung von Musik. Aber das macht nichts, schließlich habe ich genug Talent für euch alle. Ja.